Siebenter Auftritt. Saladin und die Vorigen. Was gibt's hier, Sita? Sie ist von sich, Gott. Wer ist's? Du weißt ja. Unser Nathans Tochter? Was fehlt ihr? Komm doch zu dir, Kind. Der Sultan. Recha, die sich auf den Knien zu Saladins Füßen schleppt, den Kopf zur Erde gesenkt. Ich stehe nicht auf. Nicht eher auf. Mag er des Sultans Antlitz nicht erblicken, ehe er den Abglanz ewiger Gerechtigkeit und Güte nicht in seinen Augen, nicht auf seiner Stirn bewundern? Steh, steh auf. Ehe er mir nicht verspricht. Komm, ich verspreche, sei, was es will. Nicht mehr, nicht weniger, als meinen Vater mir zu lassen und mich ihm. Noch weiß ich nicht, wer sonst mein Vater zu sein verlangt, verlangen kann. Will's auch nicht wissen, aber macht denn nur das Blut den Vater? Nur das Blut? Saladin, der sie aufhebt. Ich merke wohl, wer war so grausam, denn dir selbst dergleichen in den Kopf zu setzen? Ist es denn schon völlig ausgemacht, erwiesen? Muss wohl, denn Daya will von meiner Amme es haben. Deine Amme? Die es sterbend ihr zu vertrauen sich verbunden fühlte. Versterbend? Nicht auch faselnd schon?